Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen nun das bayerische Hörspiel Der Glockenkrieg von Alois Johannes Lippel. Der Münchner Regisseur und Schriftsteller arbeitete als Drehbuchautor und Dramaturg und war mehrere Jahre Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels. Sein Hörspiel Der Glockenkrieg spielt in Niederbayern und erzählt von zwei benachbarten Dörfern, die wegen ihrer Kirchenglocken in einen folgenschweren Streit geraten. Der Glockenkrieg. Ein Schelmenstück von Alois Johannes Lippel. Das sind die Glocken von Schellenberg. Der Ort liegt auf einer Anhöhe, hat eine schöne Kirche und wie Sie hören, ein großes Geläute. Dann gibt es dort mächtige Bauernhöfe, gestandene Wirtshäuser, Leut, Vieh, Obstbäum und Haselnüsse. Das ist das Geläute von Summering. Sie hören es selber, es ist recht mager, schwindsüchtig, könnte man sagen. Aber die Bauernhöfe sind genauso protzig wie die von Schellenberg, das nur einen Flintenschuss entfernt liegt. Es gibt auch hier gestandene Wirtshäuser, aber es gibt auch noch etwas Besonderes. Die Töchter von Summering sind weit im Umkreis berühmt ob ihrer Schönheit. Sie haben ovale Gesichter, mandelförmige Augen, weizenblonde, kupfrige oder blauschwarze Haare, eine Haut wie aus Samt und Seide und die übrige Körperschaft ist genau im richtigen Maß, nicht zu viel und nicht zu wenig. Sie gehen weg wie die warmen Semmeln im ganzen Landkreis und noch weiter, besonders aber nach Schellenberg. Die bemerkenswerte Schönheit der Mädchen von Summering scheint auf die jetzt einwandfrei festgestellte Tatsache zurückzugehen, dass die genannte Ortschaft vom 1. Jahrhundert nach Christus an der Standort einer römischen Legion war, deren Angehörige allerdings aus dem südlichen Spanien stammten. Die daraus naturgemäß resultierenden Besatzungskinder wiesen besonders beim weiblichen Geschlecht ungewöhnliche Qualitäten auf. Die bajuwarische Einwanderung später änderte daran nichts. Sie scheint diese hervorstechenden Eigenschaften sogar noch verbessert zu haben. Kelten, Römer, Spanier und Bajuwaren haben also ihr Bestes getan, um diesen nebensächlichen Flecken mit Anmut und Schönheit besonders auszustatten. Schee-Hans-Scho, zum Ringen, Menschen, aber hoch haben sie's drum, in a Kammer finster. Also, das muss ich Ihnen sagen. Ich, der Messner von Schellenberg, mit den Marlen sind die drüben in Summering schon viel besser gestellt als wir mir. Es hat zwar so seine Mucken, indem das nämlich die Burschen von uns hier gerade auf die Marlen von Trent anstehen. Das bedeutet, dass wir einen sehr hohen Prozentsatz von Kandidatinnen an die verschiedenen Nonnenklöster liefern. Andererseits passt es die Trentenmannsbüder schon gar nicht, dass wir so quasi ja die besten Artikel bei uns einführen. Das Klima ist, was die Nachbarschaft angeht, nicht das Beste. Außerdem kommt noch dazu, dass wir das größere Geleit haben. Warum wir in Summering so mager leiten, möchten Sie wissen. Das kann ich Ihnen schon sagen, indem dass ich der Mesner von hier bin. Das ist ganz einfach. Erstens haben wir bloß 3 Glocken. Glocken ist übertrieben. Gleckerl, müsste man sagen. Denn die tiefste ist nicht größer wie eine 25-Liter-Fassel. Und die kleinste hat nur in einem Maikiwi-Platz. Zwar, unser Kirchturm ist viel höher wie der von Scheinberg. Und in dem hätten gut 7 Stück Platz. Und die Größe kann leicht einen Umfang haben wie die Staatskrinolin von der Kaiserin Maria Theresia. Aber das war ein ausgeschmissenes Geld. Denn die von Scheinberg leiten eh so laut, dass wir uns beim Kirchgang danach richten können. Wir brauchen überhaupt kein Kleid. Aber für Sterben und sonstige Gelegenheiten, die bei uns halt auch unverhofft geschehen, sind sie da gut. Bloß mit den Gewittern, das ist so eine Sache. Da fühlen sich die Summeringer schon recht benachteiligt, weil sie nämlich glauben, dass die von Schellenberg mit ihrem strammen Geläut ihnen einfach den Hagel, die Wolkenbrüch, die Blitzschläge und das andere Ungute alles beim Wetterläuten zutreiben. Dass jetzt Hörner blasen, hat natürlich mit einem Wald zu tun. Und zwar mit dem Sauwald. Und drin sitzt erst recht der Wurm. Und schon seit 200 Jahren. Und warum? In einer alten Chronik steht: Der Satzbach soll hinfort sein, die Grenze zwischen Schellenberg und Summering. Was hüben und drüben ist, soll sein gut und gerecht geschieden und dessentwegen nie mehr ein Unfried aufkommen zwischen den beiden Örtern. Soweit wär's ja recht. Aber vor 200 Jahren war ein nasser Sommer und der Scharfenberg ist laufend geworden und hat dem Satzbach den Weg verlegt. Der Bach hat nichts von den Urkunden gewusst, sondern einfach einen Bogen gemacht, sodass der ganze Sauwald mit eins auf der Schellenberger Seite war. Natürlich haben die Summeringer dagegen prozessiert, durch alle Instanzen, Gerichtshöfe und 6 Generationen. Erst in den Tagen, an denen unsere Geschichte spielt, hat er ein End genommen, der Prozess. Ein bitteres für die Summeringer. Herr Amtsrichter, der Bürgermeister von Summering wird draußen mit 3 Beigeordneten. Auwe, weiß schon, der Sauwald. Sie schauen recht grimmig drei. Kann ich mir denken. Sind der Herr Amtsrichter da für die? Reinlassen, die Hirseln. Sehr wohl, Herr Amtsrichter. Gut. Ah, die Herren aus Summering, habe die Ehre. Nix da Ehre, einen Zollen haben wir. So in aller Herrgottsfrühe, das ist ungesund. Es gibt nicht viel ungesündene Sachen. Wollen sich die Herren nicht setzen? Was wir zum Reden haben, sagt sie stehen, der besser. Ich bleib sitzen. Ist auch nicht dein Wald. Aha. Ja, nix da, aha. Also ein hundseidernes Unrecht, was sie die Trichter da aufgefieselt haben, ein himmelschreiendes. Das kann ja nicht so sein. Gestern haben wir den Fetzen da gekriegt aus Urteil, Herr Amtsrichter, ich hätte bloß pfeifen dürfen. Da waren's alle mitgekommen, aber schon gleich mit den Dreschflegeln noch Mist gewesen. Hoi, hoi! Ja, riechst du, hoi, hoi! Ein aufgestürztes Websennest ist ein Dreck gegen unsere Ortschaft. Und seit wir den Wisch da haben. Mit Verlaub, ein Urteil ist kein Wisch. Das bedeutet uns nur viel weniger. Nicht einmal einen schlechten Wind. Überhaupt, die Gerichter können uns alle sagen. Jetzt ist Schluss. Beleidigungen gibt's da, Herrin, nicht. Außerdem ist das ein Urteil vom obersten Gericht. Das ist endgültig. Da gibt's nichts mehr zum Teiteln. Nix da, nichts mehr zum Teiteln. Unser Recht, wo immer der Sauwald gehört uns. Die Grenze der Gemeinden läuft mitten im Satzbach. Das steht urkundlich fest. Seit 200 Jahren prozessieren wir. Seit der Bach ausgewichen ist. Und jetzt tun sie das Unrecht noch steppen und siegeln. Dass der Berg gerutscht ist seinerzeit, der Bach einen anderen Weg hat genommen, das ist höhere Gewalt. Außerdem nutzt die Gemeinde Schellenberg schon seit 200 Jahren den Wald als den ihrigen. Zu Unrecht. Was aber den Ausschlag gibt. Eure Vorväter waren selber schuld, Sie haben damals den Bach auf ihrer Seite verbaut, damit den Schellenbergern ihre Grundwiesen sauer werden sollten. Und einzig deswegen ist der Berg rutschig worden. Ja, meine Lieben, den Grenzstein habt ihr euch selber versetzt. Und dies war nur noch 200 Jahre festzustellen. Ja, es gibt Sachen, die kann man nur nach 20.000 Jahren feststellen. Berg hin, Berg her, uns gehört der Sauwald. Wenn ihr uns die Gerichte nicht geben, holen wir uns selber. Also meine lieben Summeringer. Wir da herin nur lang nicht, weil und jetzt schon gleich gar nicht mehr. Wir haben Verwandte im Landtag. Die werden dir den Stuhl schon heiß machen. Ich mein, da täuscht ihr euch. So, zwing was wollen wir dann? Ja, wenn ihr das noch nicht wisst. Ja, dass wir zu unseren Sach kommen. Wenn alle so denken täten. Der hat ja einen anderen Glauben. Der hat überhaupt keinen. Also mit euch könnt man wirklich unchristlich werden. Aber es steht nicht dafür. Ja, so oder so. Das Urteil gilt uns einen Dreck. So, dann macht das auf euer Misthaufen aus, aber nicht bei mir. Habt Ehre, meine Herren. Nix da, habt Ehre. Wir sind noch nicht fertig. Mit dem Sauwald sind wir fertig. Wir auch, aber bloß bei dir. Das machen wir auf einer höheren Ebene. Aber jetzt haben wir eine andere Klage einzubringen. Gegen wen? Gegen die Schellenberger. Wegen was? Wegen denen einen Kleid. Wegen was? Die Kirchenglocken von denen. Hier ist das Amtsgericht und nicht das Ordinariat. Wissen wir, es hat auch mit der Religion nichts zu tun. Sondern? Mit dem Blitz, mit dem Hagel. Was? Ja, das ist nämlich so. Die Schellenberger leiten uns auch jedes wieder zu. Das braucht man uns nicht gefallen lassen. Da, wenn ihr so eins aufzieht, fangen die mit ihnen die Glocken an. Dann haben wir die Bescherung. Das Wetterleiten muss ihnen verboten werden. Gerichtsmäßig. Das Wetterleiten? Damit machen sie es. Und das wissen die ganz genau. Ja, und das glaubt ihr? Ja, nichts da glauben. Das wissen wir gewiss. Ich sage euch was. Vier alte Weiber, wenn wir das erzählen, da die lachen. Aber wenn gestandene Mannsbilder so daherreden, ja, da muss ich schon sagen, ist das jetzt Dummheit oder ein Mordsrausch? Nix da raus, das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das sind die Schallwellen, die uns die Wider einfach zuschirmen. Unser Hirte sagt's auch. Ja, und der weiß es. Der kennt sich aus mit dem Wider. Ja, und deswegen müssen sie Schellenberger aufhören mit dem Wiederleiten. Daraufhin werden sie verklappt. Und Schadenersatz müssen sie auch zahlen. So, wie viel denn? Ja, das wird erst ausgerechnet. Billig wird's nicht. Ich sage euch das eine. Da gibt's auf der ganzen Welt kein Gericht, das so einen Schmarrn verhandelt hätte. Das werden wir noch schon sehen. Ja, vielleicht findet's einen windschiefen Advokaten, der euch eine Zeit lang das Geld aus der Nase zieht. Das tät euch auch gerade recht geschehen. Aber ausrichten wird's um kein Fünferl was. Du kannst das bloß nicht leiden, Amtsrichter. Ja, das habe ich mir noch nicht genau überlegt. Aber ich gebe euch noch einen guten Rat. Was? Tut's halt auch Wetterleuten, wenn's wieder einmal so weit ist. Ja, tun wir ja. Aber die Schellenberger haben die mehreren Glocken. Und viel größere. Unser Kleid kommt gegen das Jena Gonier nicht auf. Na, dann kauft's in Gottes Namen mehr Glocken und größere. Kaufen. Und das heißt du einen guten Rat. Ein Sauwald stellen sie uns, die sauberen Dächter verzieren sie uns und jetzt sollen wir einen nur extra Glocken kaufen. Ja, ist da herin ein Amtsgericht oder ein Narrenhaus? Ja, seit ihr herin seid, könnt man direkt das Letztere meinen. Ein Schmarrn? Ah, Leute, gehen wir. Da herin haben wir nichts mehr zu verloren. Sie polterten hinaus, schmissen die Türe zu und gingen ins nächste Wirtshaus, hockten sich nieder, bestellten ein Bier und schwiegen. Sie hatten puterrote Köpfe. Erst nach der zweiten Mass fing der Bürgermeister Rosskopf an. Ja, so ist so dabei. Da zahlt man den einer durch Steuern und gleich so viel, dass einem das Nacker die Grausen aufsteigt, aber wollen wir einmal sehen, was möchte. Na, zahlt dann so ein hochgestochener Beamter recht aus, nicht? Was ist ja schon besser wie unser eins? Bloß aufbleiben können sie und wissen tut er schon gleich gar nichts. Aber einen Sauwald können wir uns auf den Hut stecken. Das haben wir da zuerst schon gewusst, dass da kaum was ausbeißt. Aber probieren muss man es halt doch. Wo es bloß hergewisst hat, das vom Bach verbauen und die anderen in eine Grundwiesen. Ja, aus die Akten halt. Die schreiben da alles auf, haben wir nichts anderes zum tun. Dann heben sie es auf, 100 Jahre und noch mehr. Und bald einmal die Gelegenheit da ist, ziehen sie es raus. Und dann stehst du da mit den gewaschenen Füßen. Und dafür zahlen wir Steuern. Bloß damit die Großkopferten gut leben können und Zeit haben zum Nachdenken, wie sie uns noch besser bescheißen können. Ja, ja. So ist. Auch dies mit dem Kleid müssen wir selber machen. Ja, hilft uns schon niemand. Zuerst Pass auf, zuerst müssen alle Beziehungen zu den Schellenberger abgebrochen werden. Wie meinst du das? Das mit den Madeln muss aufhören, die Hin- und Herspernzerei von denen jenen Buben und unsere Dirndln. Es muss ein Gemeinderatsbeschluss her, dass zwischen Schellenberg und Summering nicht mehr verlobt und geheiratet werden darf. Stimmt. Damit muss radikal Schluss sein. Bei mir das durchhalten, dann sterben die ja aus. Das war das Einfachste. Da werden aber allerhand Naseigeln. Ja, vorübergehend vielleicht. Aber mit der Zeit legt sich das. Wer ist denn bei uns gerade anfällig? Ein Haslinger, das eh. Vom Kramer, die zweite. Rosenstingelmühl. Ich glaub, die Gabalina Lahn, hm? Und Summererzins, Naglerwalle, Grüneigel, Steffi und vom Halliger Trosa. Ja, die sind ja schon 8. Das sind schon viel mehr. Ried? Müsstest du selber wissen. Ja, meinst du vielleicht die Ding? Was? Mein Räsel? Ja. Mit dem anderen Hirs hat es doch nicht. Mir nicht. Gerade so sag ich. Ja, das müsst ich da wissen. Meist wissen spät dann erst hernach. Wie du? Was meinst du? Dein Moni geht seit Josefe mit dem Haflinger los. Was? Mein Moni? Ja, und das weißt du nicht. Aber wo soll ich denn schon her wissen? Ich bin der Bürgermeister, ich muss mir alle beim Gnarr kümmern. Für meine Tochter habe ich ja kaum Zeit. Wie es ist. Sag's nicht, Zahnerhackler. Der Liesel hat schon dreimal mit dem Schiebmeier schon Spott. Was, Spott? Na ja, was ist denn schon dabei? Da kann sehr viel dabei sein. Das wird es halt worden sein. Ja, du brauchst ihn gar nicht, der Blecker, Wiesbauer. Der Fanny hat das Kammerfenster auch nicht zugeriegelt, verstehst? Weil der Hitzinger Viertel pfeift. Für meine Fanny lege ich die Hand ins Feuer. Ist der bloß nicht brennen. Wie es ist. Ich werde der Mensch schon zwang, wo der Wort steht. Und mein Räsel kann sich ihren Hirs hinter den Spiegel stecken. Ich sperre sie ins Kloster, die mein. Und Fanny heirat mit Fleiß und Gaslechner und geschwind auch noch. Ja, war ja aus, weil wir da nicht in Ordnung reinbrachten. Sie haben halt auf polische Köpfe, die Junge. Mir schon auch. Ja, und was darf das überhaupt heißen? Bei mir anschaffen ist auch geschafft. Ja, bloß das mit dem Gaslechner, weißt du, Wiesbauer, das darf ich mir überlegen. Du darfst das der da nicht gleich doppelt verbreiten. Der mit seiner Wampen wird dir aus Grausen geben. Er hat aber 300 Tage Werk. Oh, heiraten musst du forsten. Ja, ist mir halt gerade ins Hin gekommen. Sie ereiferten sich noch länger und mehr, der Bürgermeister und die Beigeordneten von Summering. Außerdem war das Bier im Weißen Hasen frisch angestochen und süffig. Die Sonne ging unter, der Mond schön halbiert ging auf, die Heuschwaden lagen auf den Wiesen und ihr Geruch stand in der Luft. Und während die Alten in Freistadt murrten und Schlachtpläne entwarfen, passierte in dem schon oft genannten Sauwald etwas ganz anderes. Magst du einen Moschei auch so gern wie ich? Du bist mir lieber. Obst einen Moschei magst. Genieren tut er mich nicht. Und was dich nicht geniert, das magst. Ja, beiläufig. Na, darfst du mich nie nicht mingen. Wie das? Weil dich da genier. Ach so, meinst du? Ja. Das ist aber ein ganz anderes Genieren. Und das magst? Ja, gewiss. Jetzt wegen deiner habe ich zum Beispiel nicht schlafen können am letzten Sonntag. Die ganze Nacht nicht. Warum? Weil du mit dem Strassenton nicht tanzt hast. Aber du bloß zu Schei, damit der Vater nicht spannt. Das habe ich aber nicht gemerkt. Geh, okay, ich hab dir da zublinzelt. Das war nicht deutlich. Ich hab gemeint, du erblickst mich. Weißt, du bist schon recht eifersüchtig. Oh, muss man auch sein bei dir. Deswegen was denn? Weißt du halt so viel, wie sauber bist. Meinst? Das meinen schon die anderen auch. Darum sind sie so hinter deiner her, voraus der Straße. Ach, der riecht aus dem Mai. Und die anderen? Ach, die kennen mich alle mit Sommer. Mir gefällt er schon, der Moschei. Gell? Ja. Mein Hirs. Mein Räsel. Thank you. Kai, schmeckst du das, Moni? Ja. Deine Haare schmecken gerade dazu. Die dein schon auch. Vögel singen. Ja. Magst du das nicht? Was? Vögel? Schon. Aber? Nix aber. Weißt du nichts sagst? Singen tun's halt. Schön auch noch. Ja, schön. Du, Moni. Ja? Magst du mich? Deswegen, was war ich sonst draußen daher im Sauwald auf die Nacht? Du, wo hast denn du das Puzzeln gelernt? Auf der Feiertagsschule. Wie das? Beim Heimgehen. Hinter der Kegelbahn, da hat mir's der Grammerlins gezeigt. Und von dem hast du die puzzeln lassen? Nein, bloß gezeigt hat er mir's. Ah, gerade den hast du rausgesucht? Ich hab ihm ja nicht mögen. Und da hab ich mir gedacht, da lernt man's ein bisschen. Zwing was? Ich hab mir halt gedacht, dass es bei dir einmal gut kann. Deswegen? Ja, deswegen. Denn du, Lois, du hast keine Ahnung, wie man puzzelt. Tagwerk sind's in Gesach. Ja, 95 davon bald. Recht ausgekürzt? Nein, haben wir nicht Not. Auf der Tagsleiten ist ein 100-jähriger Bestand. Und das Vieh? 43 Kühe, 4 Ochsen, 5 Rösser, Sei, Hähner, Enten und Gänse. Nauszahlen muss nix? Nein, nix mehr. Die Schwester ist ins Kloster, hat ihre Sache schon. Und die Alten gingen in Austrag? Bald die Heirat, einen Tag drauf. Weißt, ich möchte ihm wissen, wo ich einsteige. Versteht sie? Du kommst dir auch aus keinem schlechten Stall. Habt ihr einen Stier auch? Ja. 4 Preis, oder? 16.000 Mark ist er wert. Selber Sicht. Weißt, ich will es halt genau wissen, wo ich meine Kinder hin tue. Etwas Besseres wirst du nicht finden. Und du, Sam? Wie steht's mit dem Rach? Mit dem Wirt? Na, am Sonntag ein Ziegerl oder zwei. Das Bier gerade so viel, dass man einen Wirt nicht verschmacht. Singen tue ich einen Kirchenchor. Zweiten Bass. Lediges Kind habe ich. Von einer von Straubing. Im Jakobimarkt ist passiert. Ist aber versorgt und braucht nichts kümmern. Ein Bub? Nein, ein Mädel. Mein Vaterbruder hat es angenommen, der hat keine Kinder. Und Sie, die Mutter? Gestorben ist vor 2 Jahren. Lungensucht. Hättest du schon überlegen können? Nein, war halt jung. Das ist keine Ausrede. Geschehen ist geschehen. Sagt mir. Und du? 24.000 Mark bringe ich mit, die Hälfte im Bar. Das andere haben Goldpfandbrief. Ein Kammertbang, wie sie sich heute gehört. 2 Ochsen, 4 Kühe, ein Russ und eine gut eingesammte Aussteuer. Na, zum Umfallen ist es gerade nicht. Aber geht wird's. Außerdem bin ich ja selber auch ein Kapital. Liesl, weißt, ich brauche eine Hauserin, eine, wo ein Dame draufheben kann. Aha. Und du kannst das. Nur dazu bist du sauber. Na, das haben wir schon mehr gesagt. Aber einen Ausschlag darf das nicht geben. Das nicht. Aber man tut sich halt da leichter. Das sehe ich schon. Weißt, was ich gern möchte? Was denn, Schertl? Einmal dabei sei, bis deine Haare gekämmt bist. Warum? Weil du da schier runtergehen müssen, bis zu deine Knie. Ich hör dich schon gehen. Na, ich mein's ehrlich. Da gibt's keine weit um, die solche Haare hat wie du, so schwarze, so lange. Hast du mich gern oder steht meine Haare? Okay, das weißt du. Von mir aus kannst du plattert sein sogar, aber deine Haare, die sind halt schon ein rechter schöne Dreikopf. Kopf, wie hab ich den? Anschneiden ist das fein nicht. Nein, Viertel. Weil ich meine Zöpfe ausgebunden hab und vorm Spiegel stehe und mich anschaue. Weißt, ich kann die Genoveva spielen mit nix als wie meine Haare. Und war da angezogen. Weißt was? hebst mir deine Haare auf, die wo du da rausgekämpfst. Na, lass ich mir eine Uhrkette davon flechten, dann hab ich die allebei bei mir. So oft ich auf die Uhr schau, muss ich die in die Hand nehmen. Wie oft wirst du noch auf die Uhr schauen? Mei, alle Damen lang. Sie waren nicht die einzigen, die da im Sauwald spazierten, den Mond und sich gegenseitig anschauten. Aber bei den anderen ging es um das Gleiche, also lassen wir die übrigen. Aber am anderen Tag, ja, am anderen Tag, da ging es hübsch grob her. Meinst du mich, Vater? Ja, ein Hund nicht, den Schrei. Ich komm schon. Ja, höchste Zeit. Was ist? Ja, was wird schon sehen? Reden möchte ich mit dir. Jetzt gerade, wo ein Saustall ausmisst. Ein Saustall ausmisten möchte ich auch mit dir. Was hast du denn? Ich hab nix, aber du hast Ips. Mit dem Haflinger, gell? Mit wem? Obst, was hast du mit ihm? Mit dem Lois? Aha, hab ich die. Wer hat denn da geschmatzt? Das geht dir nix an. Ich hab nix mit ihm. Ja, na, ist ja gut. Warum? Weil es jetzt aus ist zwischen Summering und Schellenberg. Aus? Beschluss vom Gemeinderat, zwischen uns und denen darf nicht mehr geheiratet werden. Auch die Vorbereitungen dazu sind verboten, verstehst? Was geht denn das an Gmarra da? Ja, dagegen reden auch noch. Die Händel, die Hilfe außen hemmet. Wenn ich heirate, dann suche ich mir selber. Dann werde ich dir schon aufweisen. Weißt du etwa, wenn ich mag? Mögen kannst, wenn du magst. Kriegen tust den, der mir passt. Oder du kommst ins Kloster. Rösel. Was ist denn, Vater? Da hock dich nieder, schreib. Ein Brief? An wem denn? Herrn Matthias Angerer, Junior Schellenberg. Vater! Ich weiß alles. Schreib. Teile Ihnen mit, dass ich mir hinfort jede Belästigung verbiete, indem dass Sie mich gern haben können. Halt, statt. Anders. Indem dass Sie mir völlig wurscht sind, Therese Putz. Das schreibe ich nicht. So. Nein, mir nicht, weil ich ihn da gern hab. So. Und weil er ein anständiger Mensch ist. So. Und weil ich nirgend etwas gegen ihn sagen kann. So. Und weil es überhaupt gar keinen Grund gibt für einen solchen Brief. So. Und weil ich ihn heirate. So. Ja, und da kannst du nur 100-mal so sagen. Ich sag bloß nein. Und damit ist Schluss, dass du das weißt. Und den Brief schreib ich. Ob du heiratest und wen, das ist meine Sache. Und ihm bald erwischt, dass er nach dir eigen tut, dann wird ihm schwarz vor die Augen. Gestern bist du um 12:30 angekommen. Hast du mich gehört? Gesehen hab ich dich. Wirst du eh nicht gewischt, bist du auf der hinteren Seite, heimlich. Weil ich nicht am Top aufwecken wollen. Meinst, wenn ich auf Freistag gehe, dann hättest du ein gemachtes Wiesel. Ich geh ja so nie fort. Wo bist du denn gewesen? Spazieren halt. Mit wem? Mit dem Hemd. Bloß mit dem Moschei. Und der hat dich dann heimgebracht und schreiben tut, dass ich der Moschei Hitzinger viertel. Ja, jetzt sagst du nichts mehr. Und für sowas hätte ich die Hand ins Feuer gekriegt. Habt ihr es ja nicht angeschafft? Dafür schafft ihr jetzt aber ich war so. Mit der Geschichte Schluss. Und zwar von Stund an. Du kennst ihn ja gar nicht. Er ist von Schellenberg das Land. Das ist doch nichts Unrecht. Zwischen denen und uns gibt's kein Zusammenhausen mehr. Was ist denn passiert? Das sind Gemeindeangelegenheiten. Ja, seit wann mischt sich denn der Gemeinderat in Hochzeiten? Seit heute. Dass das weißt. Und etwas Besseres ist euch nicht eingefallen? Hauptsache ist, Liesl, der Beschluss ist einstimmig. Wie viel Maß habt ihr denn getrunken gehabt? Was geht denn das dir an? Weil du gestern Nacht Stirn aufgerumpelt bist wie ein Ochs, der einen Stall nicht findet. Ja, bist denn du noch aufgewinn? Aufgekommen bin ich wieder bei deinem Krawall. So, von meinem Krawall. Musst aber recht geschwind eingeschlafen sein. Kann schon sein. Weil der Schiebmeier Schosch sich noch gerade geschwind verstecken hat können hinter der Hollerstaun, während ich zum Hof einer bin. Aber ich hab ein Ding gesehen. Von wegen dem vollen Bier. Verstehst? Hast du vielleicht mit dem geredet? Ja, und ziemlich deutlich. Dass er sich nämlich in Summering nicht mehr blicken lassen darf und dass er sich um einen anderen umschauen soll wie die. Das hast du ihm gesagt? Genau so. Das sind für 220 Tagwerk, Vater. Gibt's woanders da? Und die Schwester ist schon ausgezahlt und 95 Tagwerk Wald und über 50 Stück Vieh, ein Stier mit Vierpreis und sauber ist er auch. Du bist ja schon genau am Wissen. Rauchen tut er auch nicht. Und zum Wirt geht alle heiligen Zeiten. Das darfst du geschwind in den Bäuer, die heirat. Ich mag keinen anderen. Und er mag auch keinen anderen. Er wird sich schon überlegen, wo es nichts ist mit den 24.000 Mark Heiratgut für dich. Das hast du ihm gesagt. Wo ist dein Scheibenberger heiratet, kriegst du kein Pfennig. Und was hat er noch gesagt? Gegangen ist er. Aber noch einmal ist er stehen geblieben und hat gemeint, ein Beutel, Hackler hat er gesagt, ein Beutel, was nicht gut eingerammt ist, kann ich bei mir daheim nicht aufhängen. Ja, hat er vielleicht nicht recht? Ja, schon. Aber was sagst denn du dazu? Weißt, Vater, ich kann's da warten. Eure Feindschaft wird nicht ewig sein. Und wenn sich der Gmorat schon in Liebschaft einmischt, na, da habe ich schon gar keine Angst. Denn davon versteht er schon gar nichts. Du wirst die täuschen, Liesl. Diesmal sind wir eisern. Na ja, aber es ringt, wird's auch rosten. Also, der Kriegszustand zwischen Summering und Schellenberg war erklärt. Wie man so sagt, die Brücken waren abgebrochen. Sogar wörtlich. Denn die Summeringer hatten die Brücke über den Satzbach auf ihrer Seite abgerissen. Deswegen mussten nun die Schellenberger, um auf ihre Äcker und Wiesen auf der anderen Seite zu kommen, fast 3 Kilometer Umweg machen. Das war bitter. Und dann war den Schellenbergern offiziell und schriftlich jedwelche Möglichkeit auf den weiblichen Nachwuchs von Summering gekündigt worden. Bis sie, doch das werden sie selber sagen. Also, die Brücken haben's gesperrt. Gesperrt kann man nicht sagen, sie haben's uns schon demoliert. Und der Brief, den sie geschrieben haben. Ja, der ist sauber, ja, da haben sie sich alles einfallen lassen. Den Sauberhalt sollen wir hergeben. Und stand die Bäder des Widerleuten einstellen, indem dass wir damit die Scharfen und die Hagelwetter jedes Mal auf die Gemeindefluren von Summering lenken und unermesslichen Schaden bis dato schon angerichtet haben. Und für den Schaden, der inzwischen passiert ist, müssen wir auch aufkommen. Und zwar insgesamt und mit Zins und Zinseszinsen seit dem Tag, wo wir leiten. Und so lang wird uns jeder Zugang zu den Summeringen gesperrt. Das darf uns nicht genieren. Außerdem werden die bisherigen verwandtschaftlichen Beziehungen ab sofort abgebrochen und die künftigen schon im Keim erstickt. Das verstehe ich nicht. Also zurzeit sind die Vorbereitungen zu etwa 18 Verlobungen und Heiraten zwischen uns und denen im Gang. Und die werden natürlich unterbunden. Das kennst du doch gar nicht. Das sind doch natürliche Vorgänge. Ja, aber bald ist Heiratsgut sperren von ihnen nicht dichter, bald die finanziell quasi nackt daherkommen. Ja, das taugt uns doch auch nicht. Also wir machen das gar nichts. Du bist ja ein junger Tutterer. Zuerst freilich nicht, aber nach 10 Jahren, da geht die sauberste Larve aus dem Leben. Bloß das Heiratsgut bleibt. Verstehst? Ich gang mit meiner Sache. Jetzt red nicht so saudum daher, Bub. Vorläufig ist denn noch meine Sache, nicht? Zwing, was hat's uns Junge dann kommen lassen, weil wir nichts reden dürfen? Damit's Herz, was mir beschließt und dass euch danach richten könnt. Das wird schon etwas sein. Das muss erst beraten werden. Also, dann fangt's an. Aber denkt dabei, dass mit den Hochzeiten mindestens 200.000 Mark in unseren Ort kommen und dass die hin sind. Bald nichts einfällt. Das haben wir uns schon selber ausgerechnet. Über den Sauwald brauchen wir gar nicht reden. Der Prozess ist verloren für Sie. Da beißt man aus keinem Fond mehr ab. Das stimmt. Und außerdem hat in uns seinerzeit die Natur selber zugeeignet. Und das mit dem Widerleiten und gar mit dem Schadenersatz, das ist zum Lachen. Sollen Sie es halt advokatisch machen? Haben Sie ja probiert, waren ja im Freistaat beim Amtsgericht. Hat ihn aber nicht hinbeißt. Ah, deswegen sperren sie uns jetzt die Dichter. Das ist ja eine Erpressung. Da könnten ja mir gelangen. Das verstehst du gegen die guten Sitten. Und zwingt der Brücken an. Das ist Landfriedensbruch. Also, Gerichtsmasse, da die denen überhaupt nicht kommen. Ja, was willst du nachher anfangen? Wisst ihr was? Wir tun gar nichts. Wir schreiben auch bloß einen Brief, dass die Forderungen der Gemeinde Summering nicht zu Recht bestehen und wir deshalb keine Veranlassung haben, darauf einzugehen. Und dass die Geschichte mit den Dichtern eine Freiheitsberaubung ist und daher rückgängig gemacht werden muss. Das werden sie aber nicht da. Ja, momentan gewiss nicht. Ja, was soll ich dann mit uns geschenkt? Andere Mütter haben auch schöne Kinder. Solche nicht, heim. Na, ganz abgesehen von den Mitgiften. Ja, bei euch nichts Besseres einfällt. Bist du? Weißt du vielleicht etwas? Nein, ich bin ja auch nicht Gmorat. Also, hinwarten ist das gescheiter. Gerade so was braucht seine Zeit. Und vielleicht geht's wie beim Sauwald, dass die Natur selbst eingreift. Ja, die Natur griff ein, am dritten Tag, aber recht eigenartig. Denn gegen Abend zog im Westen eine Wetterwand herauf. Die Wolken hatten gelbe Ränder und blau-schwarze Bäuche und der Donner kam immer näher. Und in Schelmberg hoben die Glocken das Wetterläuten an. Auch die Summeringer ließen ihre Glöcklein bimmeln. Aber das Wetter machte sich nichts daraus. Es entlud sich mit aller Gewalt. Und dann hagelte es. Und wie es oft der Zufall will, es hatte zwar auch über den Feldern von Schellenberg gehagelt, aber die Fluren von Summering hatten unvergleichlich mehr abbekommen. Also jetzt muss Schluss gemacht werden. So oder so. Aber wir? So oder so. Die haben's auf unseren Ruin abgesehen mit ihren Kleidern. Nur Ruin, wir sind recht gut versichert. Ja, aus Vorsicht. Und weil wir wissen, wie es die machen. Außerdem geht's hier um unser Prinzip. Ob uns die einfachen Hagel herleiten dürfen. Das Wetter gestern war kein Zufall. Zuerst die Ausschirm, die Briefe. Und uns nachher Pfeiler zusammenschmeißen. Freiheitsberaubung, schreiben's. Schlusswerk macht um Vorgang gegen die Schritt für Schritt. Aber wir? Aber wie? Das sollte sich schon am anderen Tag in aller Herrgottsfrüh ausweisen, als der Mesner Grab beim Morgengrauen atemlos und entgeistert zum Pfarrhof rannte und an der Glocke riss. Wer ist draußen? Herr Pfarrer, ich, der Mesner. Geschwind, es ist was passiert. Ja, was denn? Ja, wie schaust denn du aus? Wir können nicht mehr leiten, Herr Pfarrer. Geh, Mesner, träumst du? Nichts da, Herr Pfarrer. Wie in den Turm rein geht zum Frühleiten, sehe ich keine Glockenseil mehr. Da habe ich sehr stark mal die Tram. Aber wie ich genau hinschaue, sind sie wirklich nicht da. Alle fünf nicht mehr. Ich bin aufgelaufen, die Stirn bis zur oberen Glockenstube. Kein Faden von einem Seil. Und dann meine ich, mich trifft der Schlag. Ganz oben sind sie abgeschnitten. Scharf wie mit dem Rasiermesser. Das waren die Summeringer heute Nacht. Ja, hast du denn nicht zugesperrt? Gewiss, Herr Pfarrer. Aber mein, das alte Schloss, das kann man ja mit dem Hufnagel aufsperren. Und wer denkt denn auch schon an eine solche Schlechtigkeit? Mein Mesner. Bei den Menschen musst heute auf alles gefasst sein. Jawohl, auf alles muss man gefasst sein. Und wie eine Hand die andere wäscht oder dass es so aus dem Wald herausschallt, wie man hineinruft, so passiert es auch in unserer Geschichte. Denn die Schellenberger nahmen Rache. Wie viel ist denn? Eins. Beim Wiesbauer geht's Licht aus. Das ist der feine ihr Kammerfenster, da hab ich dort Leute her. Herrn tut mir gar nichts mehr. Ich glaub, wir können so gehen. Die werden schauen, wo ich in der Früh. Ja, zuerst meine ich, werden sie Dohlen aufreißen. Also los, und das wird nicht geschäbert. Nein, sind alle mit Säck eingewickelt. Weißt du das auch? Quer durch den Gotsacker und an die linke Ecke vor der Sakristei. Ich weiß schon. Los, los. Sie huschten über den Friedhof und verschwanden im Dunkel. Sie trugen etwas. Und als sie nach geraumer Zeit zurückkamen, trugen sie wieder etwas. Es schien schwerer zu sein. Jedoch die Burschen waren über die Maßen vergnügt. Und wieder nach etlicher Zeit, als sie schon weit über den Satzbach waren, hörte man sie fröhlich jodeln. Dann kam das Morgengrauen und mit ihm der Mesner von Summering zum Frühläuten. Aber es klang ganz anders als sonst. und der Mesner erschrak gar sehr. Er probierte es noch einmal, aber es war nichts anderes. Kuhglocken haben sie uns aufgehängt, Herr Pfarrer. Was? Wir? Recht gescheit. Ich hab gemeint, der Kirchturm fällt ein, wie die Scheppern angefangen haben. Und wo sind unsere Glocken? Weg, fort, gestohlen. Bloß ein Zettel war da mit der Inschrift, schafft 10 Glocken an, die man nicht forttragen kann. Das waren die Schellenberger. Keine anderen. Aber wir sind die bloß auf den Turm gekommen. Mit der Leiter aufs Dach von der Sakristei und von da in die erste Turmlucken. Aber die können doch nicht die Glocken mir nichts, dir nichts nach Schellenberg getragen haben. Rache macht stark, Herr Pfarrer. Bloß weil die Alten streiten und prozessieren. Herr Pfarrer, da schauen Sie her. Unter der Laum im Vorhaus sind sie schön nebeneinander, alle drei. Wir Firmling warten sie auf der Bank. Ein Zettel ist auch dabei. Gib her. Da. Der Pfarrer kann nichts dafür, dass die Glocken so klingen. Er soll sie bedanken bei der seinigen Gmahd. Das werde ich auch. Am Sonntag auf der Kanzel. Oh mein Herr Pfarrer, eine Predigt nutzt auch nichts mehr. Da hatte er schon recht, der Mesner von Summering, denn die Dinge spitzten sich immer mehr zu. Und wie jetzt der Briefträger das Haus des Bürgermeisters von Summering betrat, konnte er keine gute Nachricht bringen. Ist gut, Bürgermeister. Ist gut. Zwei Briefe hätte ich, einer eingeschrieben. Eingeschrieben? Von wem? Amtsgericht. Was? Da musst du unterschreiben. Ja, ehe ich unterschreibe, muss ich wissen, was drinsteht. Das wird dir nicht helfen. Hörst du, Herr, Vorladung. Betrifft grober Unfug und Sachbeschädigung, gewaltsame Entfernung von 5 Glockenseilen. Auwe. Nix, auwe. Du hast deinen Brief wieder, der gehört mir nicht. Drauf steht dort Herrn Bürgermeister Roskopf. Aufgemacht hast, bist du unterschriftsfähig. Und du sollst dich mit dem Gendarm holen. Na, tu schon her dann. Roskopf. Ja, du bist zufrieden jetzt? Ja. Ist gut. Gut. So, und jetzt der andere. Auf Rechnung der Gemeinde Summering geliefert an die Gemeinde Schellenberg 5 Glockenseile a 28 Meter, macht 240 Mark. Johann Zeitler, Seilerei Freistadt. Ja, Blutsauerei, hinterkünftige, unverschämte, stichelhaarige Erpresser, miserabige, ganz... Und dann ging es noch einige Zeit in ähnlichen kraft- und saftstrotzenden Ausdrücken weiter. Mit dem Erfolg, dass nach 5 Tagen der Postbote beim Bürgermeister von Schellenberg aufkreuzte und auch 2 Briefe abgab. Der Hitzinger las sie, kratzte sich am Kopf und ließ seine Beigeordneten holen. Also, da ist zuerst ein Schreiben vom Amtsgericht. Wir? Hast schon recht gehört, Amtsgericht, Vorladung, betrifft groben Unfug, Entfernung von Kirchenglocken. Haben uns die Patien angezeigt? Mir sind da auch. Aber mir zuerst. Ja, das ist eine Anzeige gegen Unbekannt. Von uns weiß einfach keiner was. Das glaubt uns niemand. Angeschafft hat's aber die Buben keiner von uns. Aber gefreut hat's uns. Und wir? Außerdem wird das nicht viel kosten. Das muss uns der Spaß schon wert sein. Besonders, wenn ich euch jetzt den anderen Brief vorlese. Gemeinde Summering. Betrifft Liquidation. Was heißt denn das? Ja, so viel wie Rechnung. Also passt's auf. Wir die rechnen. An bei 5 Glockenseile zurück, wert 230 Mark. Davon abzüglich für Wiederaufhängung von 3 Glocken samt Gerüstbau und Handwerkern insgesamt 140 Mark. Mhm. Der Rest von 90 Mark ist binnen 14 Tagen an die Gemeindekasse Summering einzubezahlen, sonst erfolgt Pfändung. Roskopf, Bürgermeister. Nun, was sagt's jetzt? Da sag ich gar nichts. Jetzt sowas. Dini hat's ja auch das Hirn verhagelt. Nein, die tun bloß so. Und meinetwegen stellen sie sich auf den Kopf. Uns kann das nicht genieren. Nein, uns nicht. Die sonderbare Rechnung vielleicht nicht, aber etwas anderes doch. Wenn auch noch nicht gleich, doch schon in der allernächsten Zeit. Aber still, das Telefon. Hier Pfarrer am Schellenberg. Grüß Gott. Hier Pfarrer von Summering. Kann ich den Herrn Pfarrer sprechen? Am Apparat. Ah, du bist selber, hab dich gar nicht kennt. Hast du ganz andere Stimme? Ja, die Haustür ist offen. Einen Moment. Bin schon wieder da. Bei mir ist das Telefon im Hausgang. Ich hab grad ein paar Leute da gehabt. Die sind schon aus. Jetzt ist Ruhe. Wie geht's, Kollege? Noch so Psalm 18,16, Römisch 6. Na, ich hab das Telefonbuch da, aber nicht das Brevier. Zeit ist's, greif ein, o Herr, Sie haben dein Gesetz missachtet. Ach so, verstehe. Müsste ich auch sagen. Lieber großmächtiger Glockenbruder. Hör auf, ich weiß schon. Im Ernst, es muss was geschehen, so kann's nicht weitergehen. Ich mein's genauso. Ich hätte dich sowieso heute noch angeleitet, deswegen. Ist bei dir nicht anders wie bei mir. Man darf den Leuten nicht gleich mit dem Dreschflegel kommen, aber man darf auch nicht so lang zuschauen. Hast recht. Wir müssen was dagegen tun. Ja, vielleicht sogar was Ungewöhnliches. Du triffst es. Bei mir waren heute über ein Dutzend, na sagen wir mal, cum grano salis, Jungfrauen. Du, das ist direkt der Notstand. Und die, die ich gerade auslassen habe, waren auch, na, sagen wir auch so, cum grano salis, Jünglinge. Das ist das Gleiche. Notstand? Jawohl. Also, da muss was geschehen. Pressiert's? Ja, merkst das nicht. Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine. Ich auch. Sogar ein paar. Na also, treffen wir uns morgen Nachmittag um 4 Uhr. Wo? Damit nichts auffällt, in Maria Dahlheim, beim Stangelwirt im Garten. Unterm großen Nussbaum. Da ist um die Zeit kein Mensch. Passt mal. Und hin und zurück können wir das Brevier beten. Und dazwischen... Und dazwischen berieten sie ernsthaft, was nun geschehen sollte zwischen Schellenberg und Summering. Die beiden geistlichen Herren tranken Bier vom Nussbräu, aßen ein jeder ein Stück Geräuchertes und Brot. Sie waren Menschen und wussten auch, was den Menschen Not tat. Sie waren ernst und heiter, sie nahmen nichts zu schwer und nichts zu leicht. Und als sie um 6 Uhr aufbrachen, lachten sie, waren guter Dinge, aber sie hatten ein pfiffiges Gesicht. Gar nicht guter Dinge und gar nicht zum Lachen aufgelegt, jedoch waren die Vorsteher von Summering und die von Schellenberg, als sie, auf getrennten Wegen natürlich, an einem heißen Vormittag nach Freistadt marschierten, eingedenk der Vorladung. Also, Herr Amtsrichter, Sie sind da. Die Summeringer habe ich ins rechte Wartezimmer da, die Schellenberger ins linke. Sonst tun sie vielleicht gar noch raffen. Wie schauen's aus? Grimmig, Herr Amtsrichter. Köpf wie Pfingstrosen. Also, lass sie rein. Alle mitsammen. Zuerst die Schellenberger. Die Herren Vorsteher von Schellenberg, einer. Gut. Habe die Ehre. Setzt euch nieder. Herr Amtsrichter, wir haben nicht viel Zeit. Ja, glaubt ihr, mir macht es vielleicht Freude, mich mit euch wegen solcher Bagatellhändler rumzuhackeln. Ja, uns auch nicht. Also, ihr wisst... Wir wissen von gar nichts. Rein von gar nichts. Ach, also unschuldig. Wir Osterlampeln. Außerdem haben die anderen angefangen. Ja. Mit der Brücken, dann mit einer Dichter. Vom Abschneiden der Glockenseile gar nicht zum Reden. Herr Amtsrichter, eine Gemeinde, die was auf sich gibt, darf sich das nicht gefallen lassen. Nein, die Schuld ist ganz eindeutig bei den anderen. Und deswegen verlangen wir, dass die unter eine ganz exemplarische Strafe genommen werden. Da habt ihr mich bestellt oder ich euch? Ja, das geht aufs Gleiche hinaus. Bloß nichts einbilden, meine Lieben. Also, ihr gebt es zu. Was soll man denn zugeben? Scheinheilig auch noch. Ja, das mit den Kuhglocken. Herr Amtsrichter, wie daher kommt das, wollen wir es zugeben? Na, in Anbetracht der besonderen Umstände, grober Unfug an geweihten Gegenständen und in Anbetracht eurer günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse. Geld haben wir schon gar keins. In Anbetracht eurer sehr günstigen Verhältnisse eine Sühnegebühr von 500 Mark. Oh, was? 500 Mark? Oh. Wir geben nichts zu. Ja, dann wird verhandelt und die Strafe wird 4-mal so hoch werden. Schuld sind aber die anderen. Ich nehme es zur Kenntnis. Wir sind fertig. Die Herren können gehen. Bei der Verhandlung sehen wir uns dann wieder. Bitteschön, da geht's raus, meine Herren. Für gut. Für gut. Herr Amtsrichter. Gibt's noch was? Ich mein, wir zahlen. Wir sind mitten in der Arndt, in der Verhandlung müssen. Nein, das kennen wir durchaus nicht. Mhm. Und dann ist halt zwischen 2000 Mark und 500 auch ein Unterschied. Ja, das auch. Also gut, und macht's mir keine Geschichten mehr. Sorgt dafür, dass eine Ruhe reinkommt in eure Ortschaften. Es kann der Fremde nicht in Frieden bleiben, Herr Amtsrichter. Ball ist dem bösen Nachbarn nicht gefallen. Hab in der Schule gelernt. Mir tun's ja gern, aber die anderen... Die kaufe ich mir schon noch. Bitteschön. Also, für Gott. Für gut, Herr Amtsrichter. So, jetzt die anderen. Die Herren Vorsteher von Summering. Einer! Gut. So, habe ich euch alle mitsammen. Es hat euch niemand das hinsetzen geheißen. Wir sind mir, der Weg, der Weite und die Hitze. Diesmal ist uns unwohl. Zwischen damals und heute ist auch ein Unterschied. Wir sind uns nichts bewusst. Aber ich, und ihr werdet es auch gleich spannen. Mit Verlaub, wir sind bloß gekommen um die ausgeschämten Verleumdungen von den Schellenberger. Jetzt rede ich. Unterhaltung führe ich keine mit euch. Ihr seid vorgeladen und jetzt könnt ihr auch anhören, was los ist. Erstens. Die von der Gemeinde Summering böswillig demolierte Brücke über den Satzbach. Die war baufällig. Du bist nicht gefragt. Wird vom Straßen- und Flussbauamt wiederhergestellt. Die Kosten trägt die Gemeinde. Das ist unsere Brücke, die geht nirgendwo so. Die Brücke ist ein öffentliches Verkehrsmittel. Wer es mutwillig oder in böser Absicht beschädigt oder zerstört, ist strafbar nach Paragraphen. Das will ich schon her. Ruhe, sag ich. Und ich lasse euch Stantipedi einsperren. Mit der Wiederinstandsetzung ist heute Vormittag schon begonnen worden. Deswegen hast du uns da reinbestellt, dass du bei ungeniert an unserer Brücken hantieren kannst. Wir reißen es bald wieder rein. Zweitens, bis zur Wiederkehr normaler Verhältnisse in Summering werden zusätzlich 3 Gendarmerieposten nach dort gelegt. Die Kosten trägt die Gemeinde. Ja, gibt's denn überhaupt keine Gerechtigkeit mehr auf der Welt? Drittens, wegen groben Unfugs, Abschneiden von 5 Glockenseilen, wird die Gemeinde Summering mit einer Sühnegebühr von 400 Mark belegt. Zahlbar innerhalb 14 Tagen an das Armenhaus von Schellenberg. Die haben wir gar keins. Oder an den dortigen Pfarrer für karitative Zwecke. Wie viel Geld haben da dort in die Schellenberger geschmiert, dass du so zu einer hilfst? Roskopf, wenn ich das gehört hätte, was du gerade gesagt hast, dann hätte ich das mindestens 6 Monate kosten. Na, fragen werden wir wohl noch dürfen. Wenn wir so hakelig waren wie du, müsst ihr an jeder Ecke eine Zuchttasche stehen. Ja, bei euch in Summering vielleicht schon. Ja, das ist noch auch keine Beleidigung. Überhaupt, Amtsrichter, du kannst von dem Zählerrohr lesen, was du magst. Wir sind dort. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Es kommt euch nur teurer. Das ist uns wurscht. Wir gehen. Da herin ist ja so eine schlechte Luft. Halt, ich bin noch nicht fertig. Da ist noch was wegen dem Wetterleuten. Wegen dem Wetterleuten? Jawohl, ich kann dem Krieg zwischen den 2 Gemeinden nicht zuschauen. Ich will eine Ruhe haben in meinem Bezirk. Deswegen werden 2 Gutachten über die Geschichte ausgearbeitet. Eines von einem bekannten Meteorologen. Was ist denn das für ein Viech? Ein Professor für Wetterkunde. Ein Professor? Auge. Und der wird euch schwarz auf weiß eure Dummheit und den hagelbuchenden Aberglauben nachweisen. Und der Hagel vor 3 Wochen. Der war auch ein Aberglauben. Dann machen wir eure Versicherungen gerade eine Aufstellung, was in den letzten 20 Jahren jede Gemeinde für Hagelschaden zahlt worden ist. Da wird sich dann genau herausstellen, dass zwischen euch und Schellenberg kein besonderer Unterschied ist. Da wird sich gar nichts herausstellen. Weil wir das nicht glauben. Weil die Versicherungen auch schwindeln. Und genau das schreiben, was du willst. Also ich hab schon allerhand Krachleder nicht gesehen da herin. Aber sowas wie ihr ist mir noch nicht untergekommen. Ja, von mir aus. Es wird schon noch was geben, was euch das Hirn ausputzt. Da wird's gar nichts geben, Amtsrichter, dass das weißt. Und jetzt kost uns Arschling sehen. Geht's, Leid? Jawohl. Die haben kein kleiner Gift, Herr Amtsrichter. Was die jetzt bloß alles anfangen werden? Gar nichts werden sie anfangen. Wer so grob schimpft, der hat schon Grundeis in der Hose. Die gehen jetzt zum Weißen Hasen und trinken sich aus lauter Wut einen 3-stöckigen Rausch an. Aber dann? Ja, dann werden sie mühsam heimgehen und morgen in der Früh Kipf haben wie Waschzuber. Genau so war es auch. Aber es wurde noch schlimmer, denn sie wurden sehr unsanft und jäh aus dem schweren Schlaf gerissen. Hey, du, Mann, aufwachen sollst! Ja, hörst denn nicht? Ja, was fange ich denn gerade an mit dir? Hey, aufsteh! Schlafe los mit dir. Ja, jetzt sowas. Raus, sag ich. Kommst heim mit einem fetzen Rausch, flaugst um 9 Uhr noch im Bett und dabei geht weit unter. Bei mir, das ist ja eh nicht schon drin. Raus, sag ich. Es ist was passiert. Oh, mein Kopf. Was schreist denn? Sternl ist fort. Aufs Feld, Assi. Ja, bist denn du noch besoffen? Der Fond ist heute Nacht. Kammer ist leer. Was? Die hat überhaupt nicht geschlafen. Moni? Ja, fort ist. Oh, mein Kopf. Und die anderen auch, allesamt. Wo ist die anderen? Ein Hackler, die seit Wiesbauer, Fanny von Putz, Dresel, Zummerer, Zins, Naglerwalle, Steffi von Grünheigl und noch ein ganzer Haufen. Einfach weg, wie von Erdbomben verschluckt. Wo ist meine Hosen? Der ganze Ort ist auf, Mari. Ja, die ist in Schellenberg. Deine Hosen? Nein, das Madl. Die hast ja noch an. Das Madl? Nein, die Hosen. Ja, bist jetzt du besuffen oder ich? Meine Stiefel? Die hast ja auch noch. Oh, mein Kopf. Und alles bloß in die Glocken. Das verstehst du nicht. Aber das Dernl hat's verschmacht und jetzt ist er davon. Ich werde gleich wieder heim. Mein Gilet, mein Anker. Such das, was du hingeschmissen hast heute Nacht mit deinem Surer. Die kann hinderst anders sein, ist in Schellenberg. Aber da täuschte er sich, denn auch dort war der Teufel los. Also der Mai ist weg? Ja, der Mai ja. 18 sind's bis jetzt. Einfach wie wegblasen. Das schmeckt nach Verschwörung. Aber gegen wen? Ja, ja. Das wollen wir wissen. Hey, da ist Murat. Ein Dreck, Murat. Was? Her mit unseren Ideen und ich hab sie versteckt. Yes, der Roskopf. Ja, was willst du denn bei uns? Ja, 18 Jungfrauen von Summering sind im Viertel. Bei euch auch? Ja, was heißt du bei euch auch? Ich hab's ja gar nie so viele Jungfrauen, meine ich. Ja, die Feiz haben die mal, gell? Wir haben nämlich die Mehren. Staat, sag ich, Staat. Was ist, Roskopf? Dein Gelee hast du verkehrt eingeknüpft. Ja, die Gelee ist mir wurscht mit zusammengeknüpft. Wo sind unsere Dirndln? Ja, tut mir leid, aber wir wissen auch nicht, wo unsere Buben sind. Was? Ja, sind auch verschwunden heute Nacht. Auch weg? Etwa gar miteinander? Das ist gar nicht unwahrscheinlich. Ja, mir trifft ja der Schlag. Aber nicht bei uns, sonst wären wir auch noch schuld. Ja, deswegen, was gibt's denn da, Polizei? Ja, gleich telefonieren. Aber dieses Klingeln hat nichts mit der Polizei zu tun. Das ist nämlich der Pfarrer von Summering, der mit dem von Schellenberg spricht. Also, wie steht's bei euch? Bei uns hat's schon eingeschlagen. Bei uns sind auch alle Teufel los. Und du hast deinen Mal noch scharf ins Gewissen gerichtet? Natürlich, ich hab gesagt, ich nehme die Verantwortung auf mich und ob sie mich deswegen dann vielleicht verprellen möchten. Nein, es war ihnen heilig ernst. Meine Burschen haben mir's in die Hand versprochen. Die kommen sich ja fast vor wie Missionare an ihren eigenen Vätern. Ein bisschen habe ich schon Skrupeln. Aber warum denn? Wegen dem vierten Gebot. Wollen wir jetzt so den Jungen helfen? Tja, aber mein Lieber, das vierte Gebot ist doch nicht einseitig. Wenn man Vater und Mutter ehren soll, dann müssen sie doch auch danach sein. Und wenn es nicht so ist, dann müssen die Kinder dafür sorgen, dass sie das vierte Gebot erfüllen können. Sie müssen die Eltern wieder dahin bringen, dass man sie wirklich ehren kann. Das sind aber schon arge theologische Kletterpartien. Aber du hast wahrscheinlich recht. Bloß, es ist nicht einfach. Was ist einfach in der Welt? Das Böse. Nicht einmal das, sonst wär's nämlich einfach. Naja, also, hoffentlich geht's gut aus. Glaub mir's, es ist der richtige Weg. Geb's Gott. Er gibt's. Um die gleiche Stunde, da die beiden Pfarrherren so redeten, lief der Amtsdiener am Amtsgericht zu Freistadt zu seinem Chef und meldete schier fassungslos. Herr Amtsrichter, eine Invasion. 36 Leute, Sie lassen sie nicht abweisen. Lauter junge, fesche Burschen und bald saubere Mädel, die von Summering und Scheinberg. Die sind schon ganz anders wie die Alten. Lachen und haben das frohe Gesicht. Was wollen Sie? Mit ihren Rehen. Rein damit. Rein da alle mitsamt, die von Summering und Scheinberg. Grüß Gott beieinander. So viel fesche Leute und so wenig zum Niedersitzen. Herr Amtsrichter, wir stehen ja gern. Wir wollen auch nicht lang molestieren. Wir wollen nur was zu Protokoll geben. Ja. Ihr kommt von Summering und von Schönberg. Jawohl, wir sind nämlich durchbrennt mitsamt unseren Mädeln. Ja. Und wir möchten was zum Protokoll geben, dass wir vor der Polizei eine Ruhe haben. Denn es kann sein, dass uns unsere Alten nachgierig sind. Und denen möchten wir jetzt schon gar nicht einstehen. Nee. Weil sie uns einfach nicht zusammenlassen. Und wir kehren einfach zusammen. Ja, wir kehren zusammen. Außerdem sind wir alle volljährig. Ja. Lasst es mal euch richtig anschauen. Ja, ich kann es kaum glauben, dass ihr von Summering und Schellenberg kommt. Ja, Herr Amtsrichter, es gibt dort nicht nur Leute, es gibt auch Menschen. Also fangt's an. Also, wir 18 Burschen aus Schellenberg und unsere Brautschaften aus Summering erklären hiermit vor dem Amtsgericht, dass weder wir noch die uns an- und nachhängenden weiblichen Personen heimkehren werden, als bis zwischen unseren Ortschaften wieder Zustände sind, die unsere Hochzeiten oder die vorbereitenden Verhältnisse ordentlich zulassen. Ja, wie ich es recht gesagt? Ja, stimmt. Ja, wisst ihr was, schreiben wir es einfacher. Die unterzeichneten 18 Mädchen und 18 Burschen aus Summering, beziehungsweise aus Schellenberg, alle volljährig, erklären hiermit, ja, das ist gut. Nicht eher heimzukehren, als bis wieder normale Verhältnisse in ihren Gemeinden sind. Stimmt's? Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir unsere alten ihre Dickschädel wieder zurechtdrucken. Denn wir Jungen müssen alles ausbauen, was die einbrucken. Und überhaupt, was sie die einbulten, als ob wir gar nicht waren. Die waren auch mal verliebt. Ja, bloß wollen sie heute nichts mehr davon wissen, gell? Und Herr Amtsrichter, unsere Hochwürden wissen sie auch. Und die haben uns nicht abgeraten. Die helfen uns. Ja, denen ist die Geschichte genauso zuwider wie uns. Ja. So, die Pfarrherren gehören auch zur Verschwörung. Oder weiß schon. Und die werden sie ihnen jetzt grob beibringen daheim. Dabei möchte ich schon sehen, was die für Gefriese machen werden. Ja, wissen es denn eure Leute nicht? Ja, kein Schein. Wir sind daheim in Furt heute Nacht. Ja, aber jetzt werden sie ihnen schon zu gut sehen. Und jetzt soll ich euch helfen. Oh, ja. Ich, der Amtsrichter vom Freistaat, straffällig werden wegen Unterstützung von über einem Dutzend Entführungen. Aber was nicht gar, Herr Amtsrichter. Helfer brauchen wir uns schon gar nicht. Deswegen sind wir nicht da. Wir wollten bloß eine amtliche Stelle benachrichtigen, dass wir kein Geschirr kriegen mit der Polizei. Ja, eigentlich müsste ich euch auf der Stelle wieder heimschicken. Ja, sagen konnten sie das schon. Aber mir dann nicht gehen. Ja, das ist mir ziemlich klar. Ja, aber was macht's denn? Wir sind alle untergebracht. Wo denn? Wir haben uns heute früh am Markt verdient. Heute ist dort Freistaat der Dernsbubenmarkt für Darmt. Ach so, läuft der Haus. Wohl. Ja, wir gingen in den Geiboden zum Drahteinbringer. Wie uns die Bauern gesehen haben, sind wir weggegangen wie die warme Simmel. Ja, jetzt hat es einen Platz. Arbeiten können wir nämlich schon, Herr Amtsrichter. Ja, ihr kennt schon noch ein bisschen mehr. Ja, und wir würden halt bitten, wenn jemand die unseren kommen würden, dass sie ihnen das Protokoll vorweisen und sagen, dass sie gar nichts machen können, indem wir volljährig sind und sie möchten sich da besinnen, weil sie uns wieder haben wollen. Mhm. Ja, ich dürfte es zwar nicht sagen, aber ich sag's doch. Respekt. Ich habe mir hin und her überlegt, wie ich die Summeringer und die Scheinberger unter einen guten Hut bringe. Mir ist nichts eingefallen. Ihr habt scheint den richtigen Zipfel erwischt. Ja, wissen Sie, Amtsrichter, so dumm wie die alten Männer sind wir den gar nicht. Ja, das kann man gut sagen. Ja, nun wünsche ich euch eine gute Ernte, das große Glück und schon für recht bald. Sie unterschrieben das Protokoll, alle, und dann zogen sie in den Gäuboden, 36 junge Menschen, und dort galt es, Weizen, Gerste und Korn einzubringen. In Summering aber geschah zur gleichen Zeit das Folgende. Herr Pfarrer, Sie haben's gewusst, haben nichts gesagt. Ja, Sie haben sogar noch dazu da. Das mindert das Vertrauen in die geistliche Obrigkeit sehr beträchtlich. Vertrauen gegen Vertrauen. Ihr, meine lieben Summeringer, habt's da herzlich wenig geleistet. Eure Meinung fällt mir da besser. Die haben's Herz am rechten Fleck. Den Fleck möchte ich zum Beispiel wissen. Dass ein Pfarrer hergeht und sozusagen das Familienleben mit zerstören hilft, das geht gegen das Konkordat. Mir geht's darum, dass die jungen Leute zu einer guten Ehe kommen. Und was euer Familienleben angeht, das könnt ihr schon gar nicht musterhaft naustrompeten. Aber dass unsere Dichter mit den Burschen von Schellenberg mitten in der Nacht abhauen, das ist Sittlichkeit. Anscheinend kenn ich eure Töchter besser als ihr selber. Wo sind's denn hier, die Lausdirndln? Das weiß ich nicht. Und selbst wann ich's wüsst, heute tät ich's noch nicht verraten. Grad in der Arndt brennen's durch, wo wir jeden Arm brauchen. Ah, das Korn ist euch wichtiger als der Mensch. Die Polizei rührt's ja nicht. Ihr könnt eure Töchter jeden Tag wieder haben, wenn ihr bloß einseht... Wir sehen nicht ein, was wir einsehen sollen. Dann tut's mir leid. Die sollen's Wetterleuten aufhören. Macht's euch doch nicht im ganzen Geil lächerlich. Ihr habt's nichts als einen Hock auf die Nachbarn und weil ihr nicht wisst, warum, kommt's auf den Blödsinn vom Wetterleuten. Also nur war das ganze Wetterleuten bloß ein Blödsinn? Es wäre einer, ja, und sogar ein unchristlicher. Wenn's wegen dem geschehen tät, was ihr meint, das Wetter in eine andere Gemeinde treiben, den Nächsten das Unglück zuleiten. Ja, glaubt's ihr, für sowas gibt's in der Himmel her? Euch fällt's ja vom Bohr auf. Das Wetterleuten ist ein Bittgebet, aber keine Beschwörung, dass über die Nachbarn der Schaden kommen soll. Ist, wie es ist, mir mengen nicht. Unsere Dirndl kämen von ganz allein wieder. Denen wird's bald zwider werden. Ihr werdet's euch täuschen, ihr Bockstarren. Bei euch Pfarrer sein ist schon das Fegefeuer. Aber es ist noch nicht austarockt. Die letzten Stich habt ihr nicht in eure Bratzen. Wir lassen es drauf ankommen. Ich auch. Er hat's nicht leicht, der Pfarrer von Summering. Aber er kann sich trösten, dem vom Schellenberg geht es nicht besser. Also, wir müssen uns schon sehr wundern hochwürden. Dass unsere Burschen mitten in der Arbeit davonlaufen Und da sind Sie nicht bloß nicht dagegen, sondern sogar noch dafür. Hat das vielleicht was mit Seelsorge zu tun? Mehr als du denkst, Haflinger. Früher, da haben die Pfarrer zu die Eltern gehalten. Das ist gar nicht so gewiss. Wir halten zu dem, was stimmt. Und bei uns stimmt's nicht, hä? Nicht ganz. Also ich versteh's weit nicht mehr. Also, das haben eure Buben aufgeschrieben und sie kommen nicht eher zurück, als bis ihr das alles tut. Was? Bedingungen stellen sie auch noch die Rotzer? Das sind keine Bedingungen, das sind Vorschläge und keine schlechten, wie ich sag. Ich müsste euch eigentlich zu euren Buben gratulieren. Wenn ich gern Pfarrer bin da in Schellenberg, dann bin ich's weniger wegen euch, sondern wegen euren Jungen. So, wie nachher das? Passt auf. Erstens, wir, die Unterzeichneten, wollen, dass zwischen Schellenberg und Summering eine gute Nachbarschaft ist. Zweitens, wir wissen, dass der Sauwald die Ursache ist von der ganzen Streiterei und uns ist nicht wohl bei derer Geschichte, in dem sich die Gerichte auch irren können und wir auf jeden Fall uns hätten revanchieren sollen, wenn der Bach schon anders laufen will. Drittens, wir in Schellenberg haben bisher von den Summeringer profitiert, was den Sauwald betrifft, als auch die Töchter von dort. Viertens, die Schellenberger müssen deshalb als Erste die Hand zur Versöhnung hinhalten. Fünftens, und die Hand darf nicht lockert sein, sonst ist für die Katz, es muss was drin sein. Jawohl. Sechstens, indem dass wir seit 200 Jahren den Sauwald nutzen, der vor dem einer gehört hat, und indem, dass seit derer Zeit der Haufen Geld wir ausgeschlagen haben, soll die Gemeinde Schellenberg als eine Art Zins denen von Summering ein Glockengeläute stiften, was gerade so groß ist, als wir das unsere. Dann kann auch nichts mehr gesagt werden von wegen dem Wetterleute. Ja, geht's denn da? Siebtens, was wir verdienen in der Zeit, wo wir weg sind, das stiften wir für die Glocken von Summering. So, achtens, wir kommen nicht eher zurück, bis dass die vorher aufgeführten Sachen erledigt sind. Schön. Unterzeichnet haben 18 Jungbauern der Gemeinde Schellenberg. So. Und ich möchte eigentlich auch unterzeichnen. Mhm. Und das haben unsere Buben geschrieben? Jawohl, geschrieben und unterschrieben. Denen von Summering auch noch Glocken erkaufen? Ja, sind die mir blöd. Ich möchte das Gegenteil nicht beschwören. Herr Pfarrer, wir brauchen uns gar nicht lange unterhalten. Wenn einer das Schreiben von unseren Buben gefällt, dann tun sie mal wort. Wenn die ja so denken, dann ist gerade gut, dass sie fort sind. Die möchten alles auf den Kopf stellen. Ja, ja. Und dazu taten sie ihnen noch einen Segen geben. Sauber, ich sag nichts mehr. Ja, da kommen wir auch gar nichts meine mehr. Meine lieben Schellenberger, wenn das wirklich das letzte Wort wäre, dann, ja, dann tät ich heute auch noch weggehen, zu eure Buben nämlich. Ja. Aber ich weiß, es ist nicht euer letztes Wort. Meinst, Herr Pfarrer? Na ja, der Glauben macht's selig. Es schien wirklich das letzte Wort gewesen zu sein. Sie blieben stur, die von Schellenberg und von Summering. Eine Woche, zwei Wochen und noch eine dritte. Von den Kindern hörten sie nichts, die blieben eisern und stumm. Da fing es an, denen von Summering und Schellenberg schön langsam zu dumm zu werden. Vor allem, als die Mütter immer grantiger wurden und die Rosskopfin bei einer Wallfahrt nach Maria Thalheim auf einmal zu reden anfing. Also, da machen wir nicht mehr mit. 30 Jahre bin ich mit dem Mann verheiratet. In der Zeit hat er mir an die 600 Reisch heimgetragen. Aber die Kinder, da hat er nichts vergunnen. Wir wollen, dass unsere Kinder einmal ein eigenes Leben haben. Und ein gutes. Deswegen, was hätten wir es denn sonst überhaupt auf die Welt gebracht? Die Mannsbrüder tun sie leicht. Die meinen, wir ziegeln die Kinder bloß her, damit sie einer auch gerade nachgeräumt. Aber dass sie einen eigenen Kopf haben, das geht ihnen nicht ein. Und bloß die eigenen Köpfe bringen die Welt weiter. Bei Kindern allerweil so waren wie die Vatern, nachher war es schon kreislich langweilig und besser wären sie auf keinen Fall. Wir haben jetzt drei Wochen zugeschaut bei den närrischen Gespielen. Von heute ab tun wir es nimmer. Und es wird sich ausweisen, wer das Heft in der Hand hat. Ja, der Herr Bürgermeister. Wo drückt denn der Schuh? Also, Herr Pfarrer, so geht's nicht mehr weiter. Was geht nicht mehr so weiter? Ja, das mit den Dirndln. Ja, wieso? Jetzt habt ihr es doch schon gewöhnt, dass sie fort sind. Ja, das schon, aber ungewohnt ist halt das, nicht? Angedirnt sind schon und extra die Weiber. Du hast einmal gemeint, sie kommen von selben wieder. Ja, das tun sie aber nicht. Die haben den gleichen Dickschell wie wir. Ja, und? Ja, und jetzt ist es halt ganz aus. Die Weiber streiken seit 3 Tagen. Die haben nichts mehr. Zum Essen gibt's nichts. Und Betten haben sie auch ausgestellt aus der Kammer. Das ist aber schon recht unchristlich. Sagen sie auch, gell? Ja, und was nur das Schöner ist, mit den Weiber von Schönberg haben sie sich verschworen. Die Kinder müssen wieder her, nirgends in einen drum und wir sollten gar beigeben. Das tut's aber schon gar nicht, das kommt doch nicht in Frage. Ja, mei, was bleibt uns schon übrig? Das ist natürlich hart. Hart ist ja gar kein Ausdruck, das ist ja geradezu eine Kapitulation. Ja, und was soll ich dabei tun? Die Dirndln halt wissen lassen, dass heim sollen. Wir waren nicht mehr dagegen. So, nimmer. Nein, wir haben nur. Die in Schellenberg hatten auch genug und deshalb sitzt der dortige Bürgermeister um die gleiche Zeit auch bei seinem Pfarrer. Also, die Glocken habt ihr schon bestellt. Das finde ich ja großartig. Mir nicht. Aber unsere Weiber haben es gemacht. Hinterrucks und heimlich. Und wir können nichts machen, weil sie gesagt haben, sie nehmen es von ihnen Heiratgut. Na und, was tut's jetzt ihr? Was werden wir schon tun? Bei unsere Weiber nicht wollen, dann sind wir aufgeschmissen. Nicht einmal im Wirtshaus können wir essen, weil die Wirtin, Kellnerin und das Kuchelmensch auch mit dir. Ein Kreuz ist, Herr Pfarrer. Ja, aber dazu kann ich fein nix. Wissen wir, Herr Pfarrer, aber ein Kreuz ist du. Und ihr könnt euch nicht durchsetzen als Mannsbüder? Oh mein, seien Sie froh, Herr Pfarrer, dass Sie nicht verheiratet sind. Die Weiber tun ja bloß weil so, als ob sie uns folgerten. Im Grund sind wir die Deppen und tun bloß das, was sie wollen. Na, es war gar nicht so schlecht. Wenn ihr wirklich öfters die Deppen machen tät's. Also das verstehen Sie nicht, Herr Pfarrer. Sie sind halt nicht verheiratet. Ne? Na und was soll jetzt geschehen? Die Buben müssen wieder her. Natürlich ist es gescheiter, wenn die Leute zusammenkehren und beieinander sind. Ja schon, aber blamiert sind wir halt bis aufs Hemd. Wieso? Na ja, zumringen werden sie nicht schön gefreien. Ich glaub, die haben keine Zeit mehr dazu. Wieso? Na denen ist das Hemd auch schon zu kurz geworden. Es tät sich heute keiner mehr wehtun, wann er nachgibt. Außerdem, ihr profitiert's doch bloß. Na ja, 200.000 Mark mitgiften, waren schon was. Und gescheite Schwiegertöchter, das bedeutet eigentlich mehr. Wie man's nimmt. Und was wüsst eigentlich von mir? Jetzt wegen die Burm halt bin ich da. Ja, und was? Eine Nachricht sollten sie halt zukommen lassen, das wieder zu überfinden. Das heißt also, dass ihr die Vorschläge von euren Buben... Herr Pfarrer, reden wir nicht mehr drüber, nicht? Die Gemeinde hat anbetracht der besonderen Verhältnisse einen einstimmigen Beschluss gefasst. Das? Na ja, dass wir halt nachgeben. Hitzinger, das ist kein Nachgeben. Das ist nichts anderes, als wir das Richtige tun. Na ja, man tut, was man kann. Oder was man muss. Wie es ist, ist. Aber die Buben werden geschrieben. Heut noch. Nun ja, viel ist nicht mehr zu sagen. Die Pfarrherren haben in den Gäuboden geschrieben. Der von Schellenberg hat sogar noch an den Lois telegrafiert, damit es ja funktioniert. Die Weiber legten ihren Streik nieder, stellten die Betten wieder in die Kammern und dann kochten sie auch wieder. Die Schellenberger ließen in Passau für ihre Nachbarn 5 Glocken gießen als ein Pflaster für den Sauwald. Und dann eines Tages rückten die Burschen und Mädeln wieder an. Es ging hoch her. We'll be right back. Und mit den Jungen war auch der Amtsrichter gekommen. Er stand auf der Brücke über den Satzbach und redete zu denen von hüben und drüben. Meine lieben Summeringer und Schellenberger, eure Kinder habt's wieder. Und ich weiß nicht, wer sich mehr freut, ihr, eure Nachkommenschaft oder ich. Ich sage auch von dem, was war, nichts mehr, als was mir die Versicherungen ausgerechnet haben, nämlich, dass der Hagelschaden in der Gemeinde Schellenberg genau 4,7% höher war als in Summering, trotz dem größeren Geläut. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr wichtig, indem dass ihr Summeringer dank der Munifizenz der Nachbarn genauso groß und laut läuten könnt, wie sie selber. Jawohl, das konnten die Summeringer sehr bald. Und als die neuen Glocken zum ersten Mal läuteten, da läuteten sie nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch für ein Dutzend Hochzeiten. Damit endete der Glockenkrieg. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Der Glockenkrieg, ein Schelmenstück von Alois Johannes Lippel. Es sprachen Thea Eichbichler, Ruth Drechsel, Adele Hoffmann, Hertha Konrad, Erna Singerl, Ernst Bartels, Hans Baur, Rolf Castell, Konstantin Delcroix, Hans Fitz, Franz Fröhlich, Heinrich Hauser, Hans Hunkele, Paul Kürzinger, Justin Lauterbach, Eduard Leubner, Alfred Menhardt, Robert Michal, Hans-Reinhard Müller, Alfred Ponkratz, Horst Reichel, August Riel, Willi Rösner, Karl Scheidler, Hans Stadtmüller und Wastl Witt. Musik Winfried Zillig. Regie Alois Johannes Lippel.